Manchmal geht Hypnose ganz schön in die Hose. Saft von Aprikose tu ich in den Schuh. Nehme Gabelmesser, glaub, so geht es besser. Mach die Schenkel lose und beiß kräftig zu. Hypnose, Hypnose, ich weiß nicht, was ich tu. Ich beiß in meinen Schuh. Hypnose, Hypnose, geht manchmal in die Hose. Beim Hypnotisieren kann so viel passieren, muss man halt riskieren, dass man Ärger kriegt. Wenn man hüpft im Kreise oder dummerweise wie eine kleine Meise durch das Fenster fliegt. Hypnose, Hypnose, ich weiß nicht, was ich tu, flieg wie ein Kakadu. Hypnose, Hypnose, geht manchmal in die Hose. Die Hose. Wahnsinnig gefährlich ist Hypnose ehrlich, wenn man nur ganz spärlich angekleidet ist. Doch wenn alle gucken, muss es dich nicht jucken, weil du ja so herrlich in Hypnose bist. Hypnose, Hypnose, ich weiß nicht, was ich tu, und alle gucken zu. Hypnose, Hypnose, geht manchmal in die Hose. Also wirklich, ich hätte diese Bühne nie betreten dürfen und diesem Hypnotiseur zuhören dürfen. Ach, was bin ich doch für ein Dummkopf.